Teil 9 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4, Abschnitt 3. Da Geronimo am Abend die Burg verließ, forderte er Strenge von Theodor, ihm zu sagen, warum er ihn gegen Manfred beschuldigt habe, dass er Teil an seiner Flucht genommen. Theodor gestand, er habe das aus der Absicht getan, zu verhindern, dass nicht Manfreds Argwohn auf Mathilde fallen mögte, und setzte hinzu, Geronimos heiliges Leben und Amt sei ja nur vor dem Zorn des Tyrannen gedeckt. Es tat Geronimo herzlich weh, seines Sohnes Neigung für die Prinzessin zu entdecken. Er überließ ihn der Ruhe und versprach, ihm am nächsten Morgen wichtige Gründe mitzuteilen, warum er seine Leidenschaft überwältigen müsse. Theodor war, wie Isabelle mit dem väterlichen Ansehen zu kurze Zeit bekannt, um dessen Entscheidungen gegen die Triebe seines Herzens gelten zu lassen, wenig neugierig, die Gründe des Klosterbruders zu erfahren und noch weniger gestimmt, ihnen zu gehorchen. Die liebliche Mathilde hatte stärkeren Eindruck auf ihn gemacht als kindliche Zuneigung. Die ganze Nacht ergötzte er sich an Träumen der Liebe und lange nach dem Morgengebet erinnerte er sich erst, dass der Mönch ihn an Alfonsos Grab beschieden habe. »Jüngling«, sprach Geronimo, da er ihn ansichtig ward, »dein Zaudern missfällt mir. Haben die Befehle eines Vaters schon so wenig Gewicht?« Theodoren wollten die Entschuldigungen nicht recht glücken. Er schob seine Verspätung darauf, dass er zu lange geschlafen habe. »Hast du nicht auch geträumt?« fragte der Mönch in strengem Ton. Sein Sohn errötete. »Unbesonnener«, fuhr der Klosterbruder fort, »dem darf nicht also sein. Reiß diese schuldige Leidenschaft aus deinem Herzen. Schuldige Leidenschaft«, rief Theodor, »wohnt die Schuld bei schöner Unschuld und sittsamer Tugend?« »Es ist Sünde«, erwiderte der Mönch, »die zu lieben, die der Himmel zum Verderben verdammt. Das Geschlecht des Tyrannen wird von der Erde vertilgt bis ins dritte und vierte Glied. Kann der Himmel die Missetat des Frevlers an den Reinen heimsuchen?« sprach Theodor. »Die reizende Mathilde hat Tugenden genug.« »Dich unglücklich zu machen«, unterbrach ihn Geronimo. »Hast du so bald vergessen, dass der wilde Manfred zweimal dein Todesurteil sprach?« »Ich habe ebenso wenig vergessen«, erwiderte Theodor, »dass seiner Tochter Erbarmen mich aus seiner Hand erlöste. Unrecht kann ich vergessen, Guttaten niemals.« »Das Unrecht, welches Manfreds Geschlecht dir erwiesen«, sprach der Mönch, »übersteigt deine Begriffe, antworte nicht, sondern blicke auf dies geweihte Denkmal. Unter diesem Marmor ruht die Asche Alfonso des Guten. Er war ein Fürst mit jeglicher Tugend geschmückt, der Vater seines Volkes, die Freude der Menschen. Knie nieder vor ihm, halsstarriger Jüngling, und horche auf. Dein Vater soll dir ein grauenvolles Geheimnis enthüllen, das jedes Gefühl aus deiner Seele treiben wird, nur den Vorsatz gottgefälliger Rache nicht. Alfonso, höchst beleidigter Fürst, möge dein unbefriedigter Schatten, Ehrfurcht gebietend, mich im Schauer dieser Luft umschweben, dass meine zitternden Lippen...« »Ein Fußtritt naht sich. Wer ist da?« »Diese unglücklichste der Frauen«, antwortete Hippolyte und trat in das Chor. »Darf ich näher kommen? Warum kniet dieser junge Mann? Was seht ihr beide so bleich und grauenvoll? Was bringt euch zu diesem verehrten Grabe? Ist ein Geist euch erschienen?« »Wir hatten uns vor dem Himmel niedergeworfen«, antwortete der Mönch ganz verwirrt, »ihn anzuflehen, dass er den Plagen dieses jammervollen Landes ein Ende mache. Verbinden Sie sich mit uns, gnädige Frau. Vielleicht erhält Ihre makellose Seele eine Ausnahme vor dem Gericht, das die Schreckenszeichen dieser Tage nur zu sprechend über Ihr Haus verkündigen.« »Ich bitte Gott, inbrünstig es abzuwenden«, sprach die fromme Fürstin. »Sie wissen, ich habe mein Leben hingebracht, Segen für meinen Gemahl und für meine schuldlosen Kinder zu erbitten. Ach, mein Sohn ist von mir genommen. Höre nur der Himmel mein Gebet für die arme Mathilde. Ehrwürdiger Vater, reden Sie für die.« »Jedes Herz muß Sie segnen«, rief Theodor mit Entzücken. »Schweig, vorlauter Jüngling«, sprach Geronimo. »Liebevolle Mutter, lehnen Sie sich nicht gegen die Ratschläge des Himmels auf. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt.« »Ich lobe ihn jeden Augenblick«, sprach Hippolyte, »aber wird er meines einzigen Trostes nicht verschonen, muß auch Mathilde sterben. Ach, ehrwürdiger Vater, ich kam. Aber entlassen Sie Ihren Sohn. Was ich noch zu sagen habe, darf kein sterbliches Ohr vernehmen als das Ihrige.« »Treffliche Fürstin«, sagte Theodor, indem er sich entfernte, »Gott wolle alles gewähren, was Ihre Hoheit begehrt.« Geronimo sah finster aus. Darauf entdeckte Hippolyte ihrem Gewissensrat, welchen Vorschlag sie Manfred angegeben habe, dass er ihn gebilligt und jetzt hingegangen sei, Mathilde Friedrichen anzubieten. Geronimo konnte nicht verbergen, wie sehr ihm der Anschlag missfiel. Er versteckte sich aber hinter dem Vorwand, es sei ihm unwahrscheinlich, dass Friedrich, Alfonsos nächster Blutsverwandter, der sein Erbteil zu fordern hergekommen, mit dem unrechtmäßigen Besitzer seines Eigentums sich verschwägern würde. Aber nichts glich der Bestürzung des Klosterbruders, als ihm Hippolyte gestand, sie finde sich bereit, der Ehescheidung nichts in den Weg zu legen, und ihn um seine Meinung fragte, ob sie sich bei dieser Nachgiebigkeit beruhigen könne. Da war der Mönch sehr eifrig, den Rat zu erteilen, den sie von ihm begehrte, und ohne zu erklären, warum er der vorhabenden Heirat zwischen Manfred und Isabellen so abgeneigt sei, schilderte er Hippolyten die Sündlichkeit ihrer Einwilligung mit den allerbeunruhigendsten Farben, drohte Gottes Gericht, wenn sie nachgebe, und befahl ihr auf das Strengste, jeden Vorschlag dieser Art mit ausgezeichnetem Unwillen zu verwerfen. Unterdessen hatte Manfred Friedrichen zugesprochen und ihm die gedoppelte Verbindung vorgeschlagen. Dieser schwache Fürst war von Mathildens Reizen bezaubert und ließ sich das Anerbieten nur zu gern gefallen. Er vergaß seine Feindschaft gegen Manfred, welchen mit Gewalt aus seinem Besitz zu setzen er wenig Hoffnung vor sich sah. Vielleicht, schmeichelte er sich, werde die Verbindung seiner Tochter mit dem Tyrannen keinen Nachfolger hervorbringen, und so sei ihm durch seine Vermählung mit Mathilden die Erbnahme erleichtert. Er wandte also nicht viel gegen den Antrag ein und stellte sich nur zum Schein, als könne er nicht zusagen, bis Hippolyte ihre Beistimmung zur Ehescheidung gegeben habe. Dies nahm Manfred über sich. Entzückt über diesen glücklichen Erfolg und ungeduldig, sich in den Fall zu setzen, wo er Söhne erwarten könne, eilte er in das Zimmer seiner Gemahlin, entschlossen, ihr Gefälligkeit abzuringen. Unwillig erfuhr er, sie sei ins Kloster gegangen. Sein Gewissen gab ihm ein, Isabelle habe sie wahrscheinlich von seinem Vorsatz unterrichtet. Es fiel ihm bei, sie möchte sich vielleicht ins Kloster begeben, um dort zu bleiben, bis sie ihrer Scheidung Hindernisse in den Weg legen könne. Geronimo war ihm immer verdächtig gewesen. Daher besorgte er, der Klosterbruder werde nicht nur seinen Absichten widerstehen, sondern habe auch Hippolyten den Entschluss eingeflößt, sich an heilige Stätte zu verfügen. Ungeduldig, dieses Rätsel zu lösen und jenen Wirkungen entgegenzuarbeiten, eilte Manfred ins Kloster und kam gerade an, als der Mönch die Fürstin aufs Eifrigste ermahnte, der Ehescheidung niemals Raum zu geben. »Was suchen Sie hier, Fürstin?« sprach Manfred. »Warum konnten Sie nicht warten, bis ich vom Markgrafen zurückkam?« »Ich ging hierher«, versetzte Hippolyte, »Ihrer Hoheit Ratschlüssen Segen zu erflehen.« »Meine Ratschläge bedürfen keiner pfäffischen Vermittlung«, sprach Manfred. »Gibt es denn unter allen Menschenkindern keinen Vertrauten für Sie als diesen grauen Verräter?« »Sie lästern, gnädiger Herr«, sprach Geronimo. »Sie treten zum Altar, um die Diener des Altars zu verhöhnen. Aber Manfreds ruchlose Plane liegen am Tage. Der Himmel kennt sie und diese tugendhafte Fürstin. zornige Blicke schrecken mich nicht, gnädiger Herr. Die Kirche verachtet ihre Drohungen. Der Kirche Donner sprechen lauter als Manfreds Wut. Wagen Sie es, Ihr verfluchtes Vorhaben der Ehescheidung weiter zu betreiben, bis der Heilige Vater in Rom darüber entschieden hat, so werfe ich einen Bannstrahl auf Ihr Haupt.« »Vermessener Rebell«, sprach Manfred, und gewann es über sich, den Schauder zu verbergen, womit ihn die Worte des ehrwürdigen Geistlichen erfüllten. »Darfst du dich erfrechen, deinen rechtmäßigen Fürsten zu bedrohen?« »Sie sind kein rechtmäßiger Fürst«, sagte Geronimo. »Sie sind kein Fürst. Gehen Sie, Ihre Ansprüche gegen den Markgrafen zu bewähren. Und ist das geschehen?« »Es ist geschehen«, versetzte Manfred. »Friedrich erwählte Mathilden zur Gemahlin und ist zufrieden, seine Ansprüche aufzugeben, wenn ich männliche Nachkommenschaft erhalte.« Da er diese Worte sprach, ließ die Bildsäule Alfonsos 3 Tropfen Bluts aus ihrer Nase fallen. Manfred erblaßte. Die Fürstin sank auf ihre Knie. »Sehen Sie«, sprach der Mönch, »erkennen Sie an diesem wunderbaren Zeichen, dass Alfonsos Blut sich mit dem Blute Manfreds nie vermischen will.« »O mein Gemahl«, sprach Hippolyte, »lassen Sie uns dem Himmel unterworfen sein. Nicht, dass Ihre immer gehorsame Gattin sich gegen Ihr Ansehen empört. Sie will nichts, als was Sie wollen und die Kirche. Dieser ehrwürdige Richterstuhl entscheide über uns. Wir dürfen ja die Bande, die uns vereinigen, nicht auflösen. Billigt die Kirche die Auflösung unserer Ehe, so geschehe sie. Ich habe nur wenig kummervolle Jahre zu leben. Wo kann ich sie so gut verbringen als am Fuß dieses Altars, als in Gebeten für ihr Heil und Mathildens?« »Aber bis dahin dürfen Sie nicht hierbleiben«, sagte Manfred. »Folgen Sie mir in die Burg. Dort werde ich an die gehörigen Mittel denken, diese Ehescheidung zu bewirken. Der pfäffische Zwischenträger dort kommt nicht hin. Mein gastfreies Dach soll keinen Verräter beschützen. Und deiner wohlehrwürden Sprössling«, fuhr er fort, »verbann ich aus meinem Lande. Er ist, meine ich doch, keine heilige Person und steht nicht unter dem Schutz der Kirche. Wer auch Isabellens Gemahl wird, er ist nie der Sohn, der dem Bruder Falconara über Nacht aufgeschossen ist.« »Die sind des Nachts aufgeschossen«, antwortete der Mönch, »die man unversehens auf dem Sitze rechtmäßiger Fürsten gewahr wird. Aber sie verwelken wie eine Blume auf dem Felde, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.« Manfred warf einen verächtlichen Blick auf den Klosterbruder und führte Hippoliten hinaus. Aber an der Kirchentür raunte er einem seiner Diener ins Ohr, sich in der Nachbarschaft des Klosters zu verstecken und ihm augenblicklich Nachricht zu bringen, wenn jemand aus der Burg sich dahin begeben würde. Ende von Teil 9, gelesen von Hokuspokus.